gut. Sag mal was, Matze. Jo. Oh, wunderbar, er nimmt auf. Das ist grandios. Tja, ich würde sagen, dann fangen wir an. Ne? Wenn Adrian, der blöde Sack, hier nicht ankannst, dann tut's mir leid. Schlägt dir ein Thema vor und kommt dann nicht zum Podcast. Das ist eine Frechheit. Ja, selber schön, würde ich sagen. Wir wissen uns ja zu helfen. Gut, so. Dann wird jetzt das Intro abgespielt. Und wir starten. Herzlich willkommen zurück in der Zockerstube. Ich bin's, Christoph. Ich begrüße euch Hörer wieder recht herzlich zu einem neuen Podcast in der Zockerstube. Und bei mir ist auch wieder Matze. Hallo. Hallo zusammen. Eigentlich wollte Adrian auch da sein. Der ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Aber er hat uns wenigstens ein Thema vorgeschlagen, über das wir jetzt ein bisschen erzählen wollen. Kurze Info: Unser Blog zockerstubecast.blogspot.de. Dort sind auch die beiden letzten Folgen und natürlich auch die anderen Folgen zu hören. Da haben wir uns ja ein bisschen über die E3 und die Neuankündigung ausgelassen. Auch sehr interessant. Ja. Und natürlich kommen da auch alle neuen Folgen. Und wenn ihr den Podcast hört, sind wir auch wahrscheinlich schon Weltmeister für die, die es interessiert. Ich werde mein Bestes geben, Auf jeden Fall. dass der Podcast dann schon online ist. Aber Sportspiele sind ein anderes Thema. Wir wollen uns heute über Taktikschule unterhalten. Taktik-Shooter. Adrian hat das Thema vorgeschlagen. War so ein bisschen, so viel kann ich sagen, das weiß ich von ihm, weil er bei der E3 das neu angekündigte Rainbow Six Siege hieß es, glaube ich, oder? Ja, Kann das sein? ja, ja. Gesehen hat und da kam ihm dann die Idee, hey, wir können ja eigentlich mal darüber reden, weil das ist ja so ein Thema, was uns beschäftigt, beziehungsweise was wir drei auch sehr gerne spielen. Naja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und wollen uns heute mal diesem Thema widmen. Ja, Matze, willst du anfangen? Ja. Ja, ich würde jetzt erstmal vorschlagen, da ja das oder die Taktik-Shooter sind ja ein Subgenre des Ego-Shooters in der Regel. Natürlich gibt es auch Third-Person-Shooter mit Taktikanteilen, aber vielleicht sollten wir uns erstmal darüber unterhalten, inwiefern ja, wie wir jetzt Taktik-Shooter definieren. Ja, ich glaube, du spielst ein bisschen auf den Wikipedia-Artikel an, ne? Den wir uns Ja, angeguckt haben. also da sind ein paar Spiele für mich drin, die ich persönlich nicht unbedingt als Taktik-Shooter deklarieren würde, aber Ich das ähnlich. ist Kann ich euch das unterschiedlich. nicht hören? Ach, Adrian, da. Oh, ein Adrian. Zu deiner Info, wir nehmen schon auf. Ja, wir haben schon mal angefangen, ne? So, jetzt. So, Entschuldigung nochmal, ey, es hat alles länger gedauert zu Hause, auch noch. Papa hatte noch was und dann musste ich jetzt gerade gucken, wie ich das hier mit dem Internet hinkriege. Hat nicht gleich geklappt, aber jetzt bin ich da. Ja, liebe Zur Hörer. Info, Adrian ist umgezogen. Ach so. Ah, gut. Ja. Deswegen hatte ich gerade ein bisschen Stress. Ich dachte, ich nehme jetzt den Laptop. Dann habe ich den angemacht, hat Jahre gedauert und dann ging es aus irgendwelchen Gründen nicht und dann habe ich jetzt doch das am PC eingerichtet hier. Also war eins und eins schon bei dir, ja? Ja. Ja, ich habe schon WLAN. Ey, sehr, sehr gut. Ja. Das ist echt nicht So, schlecht, ja. ja. Zurück zum Thema. Genau, liebe Hörer. Adrian ist jetzt auch da, der das Thema vorgeschlagen hat. Ja, Adrian, wir haben schon mal ohne dich angefangen, weil wir wussten ja nicht, wie lange es dauert. Jetzt sind wir ja wieder komplett. Wir waren gerade dabei, das Thema, also den Begriff Taktik-Shooter zu definieren. Matze, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen, bitte. Ja, kein Problem. Ja, gut, also im Wikipedia-Artikel zum Beispiel Counter-Strike Source, beziehungsweise überhaupt die ganze Counter-Strike-Reihe ist hier als Beispiel für Taktik-Shooter aufgeführt. Für mich ist allerhöchstens das erste Counter-Strike noch ein Taktik-Shooter. Na gut, auch weil es da ja sehr insgesamt sehr professionell zuging, auch mit der ESL etc., dass man da schon viele Taktiken hatte. Aber so richtig überzeugt mich das nicht jetzt in dem Genre Taktik-Shooter. Ja, finde ich, muss ich dir beipflichten, finde ich auch. Wir haben ja auch vorhin kurz mal angesprochen, was hier Spiele wie Battlefield und was war das, MAG und Medal of Honor und so drin sind, wo natürlich auch mit Taktik gearbeitet werden kann, aber mittlerweile finde ich die Serien und auch früher eher doch dem reinen Shooter-Genre, sprich dem Action-Shooter zuzuordnen. Ja. In meinen Augen, weil das ist das, was man auf den Servern beziehungsweise in der Regel antrifft bei dem Multiplayer und das hat in der meistens leider nicht mit wirklich viel Taktik zu tun, sondern mit Nee, vielen definitiv ja, nicht. Individualisten auf dem Schlachtfeld. Ja, Adrian, du hast das Thema vorgeschlagen. Wolltest du kurz eine kleine Einführung geben? Warum, wieso, weshalb? Ja, also Taktik-Shooter fand ich natürlich schon immer gut. Damals, kann ich mich noch daran erinnern, hat es mit Rainbow Six angefangen und deswegen kam mir das Thema jetzt auch wegen der E3 wieder in Sinn, weil Rainbow Six ein neuer Teil angekündigt wurde. Und da dachte ich mir, wie wäre es, wenn wir einfach mal über Taktik-Shooter an sich sprechen, was wir darunter verstehen. Und für mich persönlich sind Taktik-Shooter eigentlich die Spiele, wo man auch ein bisschen Grips ins Spiel reinstecken muss. Also jetzt am perfekten Beispiel von Rainbow Six von damals. Man hatte vorher eine Auswahl, wie man sein Team zusammenstellen konnte. Beispielsweise man konnte sich überlegen, wie konnte man seine Truppen oder seine Gruppen vorrücken lassen und die Geiseln befreien. Man musste schon sich vorher überlegen, zu welchem Einstiegspunkt ging man. Und es war schon halt mehr als zum Beispiel jetzt, worüber ihr gesprochen habt, Counter-Strike Source oder Counter-Strike. Counter-Strike an sich, klar, kann man so sehen, war ein Spiel, in welchem man im Team zusammen agiert hat, aber letztendlich so ein Taktik-Shooter, wie es Rainbow Six war, darunter würde ich es jetzt nicht einordnen. Es ist eher dann, man sucht sich die Waffen aus, man bezahlt vielleicht für eine gewisse Waffe Geld, wenn man sich das erspart hat im Spiel und schon konnte man einfach losballern. Ja, und ich würde jetzt einfach sagen, weiß nicht, habt ihr noch ein anderes Spiel vorher angesprochen außer Counter-Strike? Nein, wir hatten jetzt, Counter-Strike war jetzt so das erste, okay. Um den Begriff so ein bisschen zu definieren. Genau, also das, was ich jetzt so pauschal einordnen würde, das wäre Rainbow Six, wie gesagt, und zum Beispiel auch SWAT. Sind ja auch recht alte Titel, wenn ich mich recht entsinne. Also richtig. Das erste SWAT, muss ich, das hieß, glaube ich, auch nicht SWAT, sondern Police Quest, glaube ich, nur. Das ja, ist, genau. Ist ja, soll wohl ein sehr schwieriger, ich glaube, das war sogar noch im, wenn ich mich nicht recht entsinne, im Point-and-Click-Adventure. Ich meine, mit SWAT 2, richtig, genau. Mit SWAT 2 fing es erst an, in diese Top-Down-Perspektive zu gehen. Genau. Und das war auch ziemlich schwierig. Also ich habe es damals, also ich habe es nicht selber gespielt, ich habe aber immer damals bei meinen Brüdern zugeschaut und das war wirklich so Point-and-Click, aber man musste teilweise auch schon schnell überlegen, was man macht. Und wie gesagt, wie du schon sagst, sehr schwierig war es auf jeden Fall. Also ich kann mich auch noch erinnern, den SWAT 2 Hieß es SWAT 2 Police Quest? Ich glaube, irgendwie so, ne? Mhm. Das habe ich auch noch gespielt. Das war auch mein so in dieser Spielesammlung, die ich schon mal im Strategiecast angesprochen hatte. Und das, was so tricky war, fand ich, war, dass du, wie Adrian das schon gesagt hat, also wie du schon meintest, dass man konnte sich das Team zusammenstellen. Man hatte so richtig kleine Steckbriefe beziehungsweise kleine Personalakten zu den einzelnen Police Officers. Das war natürlich auch schon, was früher gar nicht so üblich war. Früher waren Computerspielehelden waren Männer. Und da gab es auch, wie es in echt auch war, wie es beim amerikanischen SWAT gang und gäbe ist, auch Frauen. Man konnte sich dann aus denen so ein Team zusammenstellen, die dementsprechend ausrüsten mit dem Equipment und der Bewaffnung, wie man es für richtig hält. Und dann hatte man Einsätze. Aber was mich an dem Spiel ein bisschen, wahrscheinlich auch aufgrund des Alters, weil ich noch sehr jung war, du hast dort gegen so eine komische Terrororganisation, glaube ich. Also das war so. Du hattest natürlich normale Einsätze, allerdings war in diesem Fokus immer irgendwie diese Phoenix oder irgendwas damit, so eine Art Terrororganisation, so eine Art Sekte. Und das war natürlich dann schwer, weil man muss sich das vorstellen, es war eine die Perspektive von oben wie bei so einem Strategiespiel. Man hatte eine Maussteuerung, wie auch bei einem normalen Strategiespiel. Was das Interessante daran war, dass die Gegner waren, glaube ich, nur sichtbar, sofern sie auch in dem Sichtradius des Officers waren. Also konnte der Officer die wahrnehmen, waren sie sichtbar und man konnte auch die Aktion sehen und danach waren sie weg. Und das war halt immer sehr schwierig, weil wenn man dann nicht wirklich nach Schema F vorgegangen ist, ist man manchmal durch eine Tür gekommen, nichts ahnt und hat dann auf einmal den gesehen und dann war es meistens schon zu spät. Also ich kann mich erinnern, entsinnen, dass reihenweise meine Officers verletzt wurden oder sogar Ja. getötet wurden. Also das war. Ja, man musste schon vorher nachdenken, das stimmt schon. Ja, aber ganz ehrlich, selbst wenn man manchmal nachgedacht hatte, war man trotzdem, ist man manchmal trotzdem ins Feuer gelaufen, weil dann anders. Also manche Situationen in dem Spiel, die, ich weiß nicht, am Ende gab es, glaube ich, eine Mission, da war man im Polizeipräsidium, weil die Terroristen das, glaube ich, gestürmt hatten oder so. Oder zumindest so eine Polizeistation. Und egal, in das Büro kam man nur über einen Weg rein und egal wie, man hat mindestens einen Officer verloren, wenn du man da rein ist, hatte ich immer das Ja, Gefühl. es war auch halt dementsprechend schwierig, weil man nicht wie bei anderen Spielen ganz viel Gesundheit hat, sondern dass wenn du schon einmal getroffen wurdest, in den meisten Fällen schon dein Officer dann tot war oder schwer verletzt. Und das hat das dementsprechend nochmal schwieriger gemacht. Ja. Gut, SWAT. Ja, SWAT, ich sag mal, Taktik-Shooter, aber das war ja so der Anfang, ne? Eigentlich interessanter ist ja aus der SWAT-Reihe der Teil 3 und Teil 4, würde ich sagen. Weil das sind ja wirklich welche, die schon im Bereich der Shooter angesiedelt sind, weil man halt in einer Ego-Perspektive unterwegs ist, ne? Also. Genau. Ja, SWAT 3. Mats, hast du SWAT 3 gespielt oder bist du da jetzt? Ja, Pam, ich glaube, wir haben das paar Mal zusammengespielt, Adrian, oder? Kann das sein? Hm, richtig, genau. Ja, also jetzt nicht viel, aber so ein bisschen bin ich in dem Thema drin. Okay. Ja, SWAT 3, Adrian, erzähl du ein bisschen. Du hast, glaube ich, sogar die Gold Edition zu Hause noch rumstehen, ne? Ja, also SWAT 3 war im Gegensatz zu SWAT 2 mal wieder was ganz anderes. Dort haben die Entwickler dann auf den Eco-Shooter-Part sich mehr gestürzt. Und man hatte wirklich so die Elemente, man hat so sein Team gehabt, man konnte sich sein Team wieder zusammenstellen, ähnlich wie bei Rainbow Six. Und das Tolle war hier dran, dass man seine Leute oder seine zwei Teams, Team Blau und Team Rot, je nach Belieben kommandieren konnte. Also man konnte jetzt beispielsweise sagen, okay, Team Rot, diese Tür decken oder durch diese Tür durchdringen. Und dadurch hat sich eine super Spieledynamik, fand ich, herausgestellt, so dass man viele Situationen hatte, die, also selbst wenn man die Mission nochmal gespielt hat, dass es nie gleich war. Und man hatte halt so viele Möglichkeiten und es war wirklich, man konnte sich eigentlich sehr gut vorstellen, man wäre jetzt auch wirklich dieser Officer, weil das Spiel mit Funksprüchen letztendlich noch geschmückt wurde, die das Ganze noch realistischer gemacht haben. Und letztendlich bei jeder Aktion, die man gemacht hat, gab es eine Rückmeldung. Und das Schöne, was es auch gab, war, dass man sich seine Teammitglieder oder seine KI noch anschauen konnte. Also sprich, man hat jetzt Team Rot in einen Raum reingeschickt und man konnte sich als Teamleader, konnte man sich die Kamera auch anschauen, das, was das rote Team auch gesehen hat, sodass man von der Situation hinter der Tür noch eine Einschätzung sich bekommen hat oder sich eine Lage, ein Bild machen konnte. Jetzt ist ja bei SWAT, es ist ja wirklich sehr realistisch. Ich meine, SWAT 3 war, glaube ich, aber auch in einem zukunftsorientierten Setting. Also ja, es war noch realistisch, aber zu der damaligen Zeit hat es, glaube ich, 2015 oder so gespielt. Ich weiß nicht, wenn ihr Hörer jetzt euch das Cover mal googelt, dort haben die auch, ja, die haben keine typischen SWAT-Helme, also Stahlhelme oder Kevlar-Helme mit vielleicht einer Brille und Sturmhaube, sondern die hatten ja eher so aus Sci-Fi anmutende Motorradhelm-ähnliche ja, Kopfschutz, sage ich mal. Aber das war auch das Einzige, was irgendwie ein bisschen zukunftsmäßig ja, aussah. Das ist richtig, das ist richtig. Ich sag mal, im Gegensatz zu anderen Taktik-Shootern zu der Zeit, also wie Ghost Recon und Rainbow Six, die ja jetzt aus der Tom Clancy-Reihe kamen, war das Schöne bei SWAT, dass man halt, wie es ja in Wirklichkeit auch möglich ist, Leute festnehmen konnte. Also man war nicht gezwungen, jeden, der einem dort begegnet ist, auch umzuballern. Ne? Sondern genau. Man konnte halt die Leute auch per Ansprache, wie es halt die Polizei auch macht, zum Aufgeben zwingen, beziehungsweise man musste Waffen und alles Ähnliche als Beweismittel sicherstellen, sonst war die Mission nicht vollständig gelöst. Und man hatte halt die Möglichkeit, man musste die Leute auch fesseln, weil sie ansonsten, sind die dann weggelaufen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee, man musste die fesseln und dann hast du einen Statusbericht abgegeben, ja, sodass genau, ja, ein anderes Team die theoretisch abholen konnte. Genau, und also ähnlich so wie auch bei verletzten oder neutralisierten Personen, ne? Da musste man ja über ja, alles Meldung abgeben. Genau, und auch alle Waffen einsammeln für die Beweisaufnahme zum genau, Beispiel. Genau, genau, und andere Beweismittel, die in der Mission so. Stimmt. Also das und war. Hier konntest du, in dem Spiel konntest du auch, wie bei Rainbow Six, ja auch suchen, wo du startest. Du hattest zwar, ich glaube, in der Regel immer zwei Einstiegspunkte, aber du konntest immerhin dazwischen wählen. Was mich an dem damaligen SWAT so ein bisschen geärgert hat, war, weil man es von den ganzen Ego-Shootern, so wie Counter-Strike und Co. gewöhnt war, man hatte halt jetzt keine. Man hat die Waffe halt nicht gesehen, die der Officer in der Hand hatte. Man hatte lediglich ein Fadenkreuz, mit dem man gearbeitet hat. Und da war dann für mich so ein bisschen diese Immersion, dass man dann ja eigentlich dieser Officer ist, dann doch nicht da, weil. Ja, in Wirklichkeit würde man ja auch den Schießprügel in der Hand sehen, weil man ja, ja letztendlich zielen muss. Und aber was. Das, ja, bitte, bitte rede. Also, aber das war damals ja, zu der Zeit, also 1999 kam das heraus, war das ja üblich, dass man noch nicht die Waffe gesehen hat. Also zumindest bei Ghost Recon konnte man das auch noch nicht sehen, soweit ich weiß, und ich glaube, bei Rainbow Six gab es das auch noch nicht. Also das war, ich glaube, das war gerade im Kommen, aber noch nicht komplett vollständig. Und deswegen gab es das da auch noch nicht. Ich tippe, es war damals auch einfach aufgrund der Rechenleistung, die halt noch begrenzt war. Also ich weiß ja klar, nicht, ja. Ich meine. Also die Systemvoraussetzungen lesen sich hier gerade sehr interessant. Ich weiß nicht, was war es? SWAT war doch noch zu Zeiten Windows 95, oder? Ja. War das schon 98? Nee, das war noch doch. 95, ne? Ja, also SWAT 3 war 98, aber 98. Das erste SWAT war noch. Ja, also gut, kann sein, ja. Aber die Grafikkarte brauchte 4 Megabyte, ja. Immerhin. Uiuiui. Lass mich raten, 30 MB Speicherplatz auf der Festplatte. Nein. 550 Megabyte. Halt dich fest. Eieiei, da war dann das, war die Festplatte voll. Aber 32 Megabyte Arbeitsspeicher. Ja, SWAT. Also ich kann mich erinnern, SWAT 3 habe ich auch ziemlich viel gespielt, allerdings kam dann ja SWAT 4. Das haben wir aber auch, haben wir das zusammengespielt? Ich bin mir gar nicht ich glaube, sicher. Das haben wir hin und wieder mal gespielt. Auf ja. jeden Fall. Wie fandet das SWAT 4? Also ich persönlich fand SWAT 4, was die Grafik angeht, sehr gut gemacht. Also im Gegensatz zu SWAT 3 war das schon ein großer technologischer Fortschritt. Jedoch hat es an der Taktik halt abgenommen. Und das fand ich halt schade, weil mir das bei SWAT 3 besonders gefallen hat. Also klar haben sie diese Taktikelemente auch reingebaut, wie Team Rot durch diese Tür durchbrechen. Aber es hatte irgendwie nicht mehr so ganz diesen Charme von SWAT 3. Es war irgendwie nicht mehr so realitätsgetreu, wie es im dritten Teil war. Ich glaube, ein großer Knackpunkt bei SWAT 4 war, wenn man im Multiplayer gespielt hat, also Koop, dann war man auch wirklich nur zu zweit. Und ich meine, bei SWAT 3 wurden die restlichen durch KI aufgefüllt, ne? Kann das sein? Oder? Ja, doch, genau. Das stimmt, das ist ein Knackpunkt. Obwohl bei SWAT 4 der Multiplayer-Teil ganz gut gelungen ist, da kann ich mich noch erinnern, wir haben sehr viel damals immer den VIP-Modus gespielt, den sehr gut gemacht war. Das bedeutet also, es gab in dem Modus gab es zwei Teams, einmal die SWAT Officers und dann die Terroristen oder die Verdächtigen. Und bei den SWAT Officers war dann ein sogenannter VIP. Der hatte nur eine Waffe und ein Pfefferspray. Ich glaube, er hatte auch nur zwei Magazine dabei. Und dieser VIP musste aufs Dach gebracht werden oder zu irgendeinem Punkt, wo er abgeholt wird. Und die Verdächtigen mussten versuchen, ihn festzunehmen, eine gewisse Zeit festzuhalten und wenn die Zeit abgelaufen ist, ihn zu töten. Und wie gesagt, die SWAT Officers mussten das verhindern. Und das hat wirklich echt Spaß gemacht und für viel Spielpotenzial oder Spaßpotenzial gesorgt. Also bei SWAT 4, was ich da besser fand, also ich muss sagen, die hätten einfach SWAT 3 auf die Engine von SWAT 4 münzen sollen, weil es waren bei SWAT 4 so ein paar Sachen, die mich halt echt gestört haben. Einmal die KI, weil die war teils ein bisschen doof oder manchmal so unglaublich gut, dass man halt als gegen den Gegner gar nichts ausrichten konnte. Und bei SWAT 3 zum Beispiel gab es noch nicht diese Pfeffergun oder Teaser oder ähnliches, wenn ich mich recht entsinne. Das waren halt wirklich Hilfsmittel, um manche Einsätze auch anders zu lösen. Was mich persönlich bei beiden Spielen sehr gestört hat, war, dass am Anfang waren die richtigen Einsätze, so wie sie wahrscheinlich ein LAPD-SWAT oder ein SRT aus Detroit oder so wirklich haben wird. Also sprich, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, es gab immer die Fairfax Road. Das war so eine ganz... So. Und im dritten Teil war es so, da gab es dann diesen Scharfschützen, der aus einem Haus auf den Highway schießt. Und da musste man in das Haus und da gab es dann den Schützen und glaube ich seine Frau oder sowas. Und das war halt so ein Waffennarr, der entsprechend natürlich ein Scharfschützengewehr und auch andere Waffen hatte. Und das war dann in so einem typisch kleinen amerikanischen Vororthaus. Das fand ich absolut genial. Oder diese Einsätze, Schießerei im Club oder sowas, wo du in eine Diskothek rein musstest, wo ein Bandenkrieg stattgefunden hat. Das fand ich richtig gut. Oder dieser, ich weiß nicht, das war beim vierten Teil, dieser Typ, der ein entführte Mädchen in seinem Keller hält. Ne? Ja, das war das, Fairfax. Ja, das ich meine, du musst mal gucken. Ich glaube, im dritten Teil hatten sie die auch schon verwendet. Ich bin mir du hast ja am Anfang auch nie irgendwie eine Übersichtskarte oder sowas gesehen. Ja, also, stimmt. Was die das war ja auch irgendwie ein Kritikpunkt, aber da haben die ja gesagt, das ist relativ realitätsnah, weil ein echtes SWAT-Team auch nicht genau weiß, wie die Raumaufteilung in dem Haus ist. Genau, das ist ja, also zumindest nicht bei nicht öffentlichen Gebäuden, ne? Ja. Weil woher sollen sie es wissen, ne? Ja. Bloß, was mich immer geärgert hat, ist diese vermeintliche Story, die in diesen Spielen erzählt wurde, die ging dann immer so weit, bis du irgendwann in dem großen Biolabor gegen irgendwelche hochbewaffneten, super organisierten Terroristengruppen gekämpft hast, die versuchen, irgendein Todesvirus zu entführen, der dann die ganze Menschheit vernichtet. Das ging mir dann, also mir persönlich hat es dann wieder da, war der Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt wird es wieder ein Computerspiel, was dann doch ziemlich abgehoben ist. Ne? Ja, genau. Das war immer ein bisschen schade. Da hätte ich mir für die Spiele wirklich öfter so eine diese kleinen Einsätze gewünscht. Oder diese normalen. Ne? Und das war halt ein bisschen schade. Ne? Aber ansonsten haben mir die Spiele damals eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ne? Ist eigentlich schade, dass sowas heute bei diesem Mainstream Call of Duty und Battlefield Klientel nicht mehr so ankommt. Ne? Dass da die Publisher sich nicht mehr rantrauen, weil es halt wahrscheinlich sich nicht nicht die Zahlen erwirtschaftet wie ein neues Call of Duty oder Battlefield. Ne? Ja. Also wenn es davon auch noch den nächsten Teil geben würde, mit aktueller Engine, dann wäre das auf jeden Fall ganz interessant, aber leider denke ich, wird das nicht mehr so in der Form kommen. Wer weiß. Denken halt nicht so viele wie wir. Ja, ja, SWAT 4 gab es ja auch noch ein Add-on, aber das hat nur so ein paar Missionen und, glaube ich, ein paar neue Ausrüstungsgegenstände mitgebracht und ein paar Einsätze. Hat sich nicht großartig geändert. Gut, SWAT, ja. Haben wir damit eigentlich so abgehakt, ne? Eins der großen Titel. Mats, hast du eins auf deiner Liste? Du bist der Nächste in der Runde. Ich bin der Nächste. Ha. Nee, dann nehmen wir doch mal Tom Clancy's Ghost Recon. Ja. Denke, haben wir ja alle gespielt, ne? Gibt es ja auch sehr viele einzelne Spiele. Angefangen 2001 mit Tom Clancy's Ghost Recon, wie der Name schon sagt. Fand ich ein sehr interessantes Spiel. Also ich habe aber auch relativ spät erst angefangen. Also ich glaube, das erste, was ich gespielt habe, war Advanced Warfighter. Vielleicht fangt ihr am Anfang mal an mit den ersten Spielen. Habt ihr die gespielt überhaupt? Ich habe alle gespielt. Alle? Oder zumindest die meisten. Also ich schon. Ich ja. muss gerade mal hier googeln. Also angefangen hat es ja mit Ghost Recon 2001. Ja, genau. Ich glaube, da habe ich nur das Add-on Island Thunder mal gespielt. Ja, es gab auch was mit einer Wüste, ich glaube, nee, Desert Storm hieß es, glaube ich. Desert Siege. Also Desert Siege, laut der Auflistung hier bei Google gab es halt Ghost Recon, dann Ghost Recon Desert Siege, Island Thunder und Jungle Storm. Und dann kam der zweite Teil. Genau, obwohl die Ghost Recon gab es, glaube ich, sogar auch schon früher als 2001. Nee. Ich sehe gerade, die kamen gar nicht alle für PC. Also für den PC gab es nur das Ghost Recon und also Desert Siege, Island Thunder und das normale Ghost Recon. Ja, das war auf jeden Fall ein ganz interessantes Spiel, weil das, sagen wir mal, wie Rainbow Six war, weil es ja auch von Tom Clancy kam quasi, nur halt in einem anderen Setting. Also man hatte wirklich so seine Spezialeinheiten, die waren auch zur aktuellen Zeit auch realistisch dargestellt, nicht so wie bei SWAT mit irgendwelchen Zukunftshelmen beispielsweise. Und man hatte dort gewisse Aufgaben, wie zum Beispiel in der einen Stadt sind mehrere Raketenstellungen aufgebaut, müssen deaktiviert oder zerstört werden. Und man konnte dann sich vorher auf seiner Karte überlegen, wo die verschiedenen Einheiten langlaufen, was sie dort machen, ob sie jetzt Deckung geben oder Ähnliches oder Feuerschutz geben oder Sperrfeuer geben, und dann konnte man sich, wenn man das ausgesucht hat, konnte man ins Spiel einsteigen und die Leute sind alle losgelaufen und du konntest deinen Plan, den ihr vorher überlegt hattest, konntest du so durchführen. Kurzum für die Zuhörer, also SWAT war rein in der Stadt, ich weiß nicht, in Los Angeles, glaube ich sogar, oder? Ja, genau. Und war dort halt Polizei, und bei Ghost Recon war es jetzt das Militär, ne? Die Ghosts. Also eine Spezialeinheit der US-Streitkräfte, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Ja, genau. Also nur, damit ihr den, falls ihr es nicht gespielt habt, damit ihr jetzt merkt, warum wir über Raketenstellungen und Dörfer sprechen und nicht mehr über Städte. Ja, also, ja, bitte weiter, Adrian. Adrian? Adrian, hallo? Okay, Adrian ist schon wieder weg. Ah, da ist er wieder. Wo warst du? Mir ist gerade was runtergefallen. Ach so. Du wolltest noch was sagen. Ja, wir waren bei Ghost Recon. Genau. Genau. Und es war auch ein sehr interessantes Taktikspiel, weil man dort auch im Koop zusammen spielen konnte. Und ja, letztendlich sich zusammen auch die Taktik überlegen konnte. Also wie bei den anderen Spielen, die wir jetzt gerade besprochen haben, das waren alles Spiele, die so ein Hauptaugenmerk auch auf Koop-Missionen gelegt hatten. Und das war hier genauso, nur halt in einem militärischen Umfeld. Man muss aber dazu sagen, im Gegensatz zu den SWAT-Teilen, war bei den Tom Clancy-Teilen, also sowohl bei Rainbow Six und bei Ghost Recon, diese Planungsphase vorher. Richtig, ne? Genau. Mit Wegpunkten setzen und entsprechend hat, ich bin ja gar nicht sicher, war das auch so, dass du mehrere Teams haben konntest? Also, dass du als Spieler in einem Team warst, aber zeitgleich unabhängig von dir nach Wegpunkten ein anderes Team den Einsatz abgearbeitet hat. Genau, das konntest du machen. Also ich glaube, ich konnte mich dann noch an Missionen erinnern. Da hattest du zwei Teams, je 5 Stück. Und dann konntest du dir überlegen, wo die lang gehen. Und dann bist du halt entweder mit deinem Team mitgegangen oder bist einen anderen Weg gegangen. Aber das ging schon. Also ich kann mich nämlich an eine Mission erinnern. Also Ghost Recon fand ich sehr, sehr schwer auch, wirklich. Ja. Aber das war irgendwie in diesem Island Thunder Add-on, wo man ein, ich weiß nicht, ob es Indonesien war oder also zumindest irgendwo so eine, ich lese gerade hier, spielt auf Kuba. Okay. Und jedenfalls musste man dort an einem Strand landen. Und ich weiß, dass dort mehrere, es waren so kleine Häfen, kleine Kanonenbootstellungen oder sowas. Und dass ich halt mit mehreren Teams angerückt bin, aber die alle verschiedene Strandabschnitte hatten. Also so eine Art kleine Landung in der Normandie, ne? Und meine KI-Kollegen haben das ganz gut gemacht, aber meine Wenigkeit war da eher hinderlich dran, ne? Also ich fand's damals sehr, sehr schwer, zumal man halt 2001 war auch die Zeit, da gab's dann schon mit Battlefield und Command and Conquer, Command and Conquer, bin ich doof, Counter-Strike und anderen Titeln, die wir jetzt hier nicht nennen dürfen, die halt auch aus dem Shooter-Genre kommen, weil sie, glaube ich, immer noch indiziert sind. Machen wir es wie der Plauschangriff bei Game One. Ich meine Quark. Ne? Doom dürfen wir ja sagen. Doom ist ja nicht mehr indiziert. Aber da war es ja so, dass man halt die Waffe gesehen hat, beziehungsweise das Spielprinzip viel, viel schneller war. Und darum habe ich, glaube ich, Ghost Recon damals gar nicht mehr so ich weiß, wir haben es, glaube ich, auch einmal probiert zu spielen, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Aber da waren wir auch schon, also hatte man sich schon zu sehr an die üblichen Ego-Shooter mit Waffenansicht gewöhnt, fand ich zumindest. Ja, das stimmt. Ja, Ghost Recon, das erste. Das zweite, sehe ich, gab es nur für Konsole. Und dann kam auch schon Ghost Recon Advanced Warfighter. Ja, genau. Oder kurz Grav. Ja, habt ihr das gespielt? Ghost Recon Advanced Warfighter? Ja, ich glaube, das haben wir sogar alle zusammen gespielt, oder? Ja, ich glaube, aber nicht lange. Also das haben wir, glaube ich, 4-5 Mal gespielt oder so. Ich meine mich zu erinnern, dass das leider auch von das ist von Ubisoft und dass das damals auch massive Probleme hatte. Im Netzwerkcode, in der Installation und ähnlichen. Aber doch, du hast recht, stimmt, das haben wir zusammengespielt. Kann ich mich genau daran erinnern. Geile Mexiko-Mission. Mit ja, ganz genau, viel, da, ja, da, darum geht's ja in dem Game. Monster Fett, ey. Hinter Autos sliden und sowas. Das war auch mega schwer. Jetzt erinnere ich mich. Boah, das war geil. Das haben wir aber das war auch absolut geil. Auch die Grafik damals. Das hat, also es war schon cool, muss man sagen, aber ja, irgendwie diese ganzen Spiele stehen alle irgendwie so unter dem Schirm von Battlefield und Call of Duty. Also ja, ich glaube, wir sind da auch relativ schnell wieder von abgegangen. Aber das Schöne an dem Spiel ist, es gab Koop. Man konnte die Kampagne im Koop spielen, das weiß ich noch. Stimmt, da mit Abseilen, Abseilen aus dem Hubschrauber unter Beschuss und ach ja. Da haben wir ewig gebraucht. Wir haben die Mission, glaube ich, gefühlte 5000 Mal gespielt, bis wir am Ende waren. Das stimmt. Ich weiß, glaube ich, wir haben sogar damals sogar noch die Demo gespielt. Die haben uns beide runtergeladen. Nur das Problem war, ich glaube, bei dir hat das deine Grafikkarte nicht mitgemacht oder meine Grafikkarte war es. Wo ich dann auf einmal so schwarze Hintergründe hatte und es war einfach kacke. Also da musste erst ein neuer Rechner her im Laufe der Zeit und erst dann konnten wir auch loslegen. Oh, ich erinnere mich. Das war, ich kann mich, die haben wir auch nie geschafft, die Mission. Das war die, wo man sich durchkämpfen musste zur Botschaft und dann wurde die Botschaft bombardiert und dann musste man den verletzten Botschafter von den Vereinigten Staaten da rausholen. Und dann weiß ich noch genau, dann hast du dich dagegen heranrückende Feinde durchgekämpft, bis dann ein Black Hawk kam und der hat dann nur den Botschafter mitgenommen. Ja, und dann musstest du auf den zweiten Genau, Black Hawk. Genau. Also das war total... Oh, ich weiß es noch. Oh, das... Hammer, wirklich geil. Also da muss ich sagen, auch wenn viele sagen, das ist zu actionlastig geworden, aber Ghost Recon Advanced Warfighters fand ich damals war ein würdiger Konkurrent zu den damaligen schon vorherrschenden Shootern, die halt dann doch sehr auf Action gesetzt haben, aber diese ich weiß nicht, das war auch, du hattest auch nicht viel Energie und du hattest kein Auto-Heal und du warst tot, wenn du getroffen warst. Genau, da war es ja auch so, wenn du verletzt wurdest am Bein, dann musstest du die ganze Zeit humpeln und konntest nicht mehr rennen. Genau, genau. Ja, genau. Und ich meine, das war auch das erste Spiel, wo du eine First-Actor-Sicht hattest. Ja. Also du konntest auf deine Füße schauen, das gab es, glaube ich, vorher noch gar nicht. Das war nämlich ein Highlight. Sag mal, haben wir das hier noch? Ich gucke gerade. Ich habe das noch. Das könnten wir nochmal spielen. Ich glaube, ich habe nur den zweiten Teil irgendwo hier rumfliegen. Und den anderen, den neueren, den letzten. Den. Ja, genau. Jo. Ghost Recon Advanced Warfighters 2 können wir auch schnell abhandeln. Den haben wir, glaube ich, durchgespielt, ne? Ja. Ja. War aber nicht mehr ganz so gut wie der erste, fand ich. Also einfacher. Definitiv. Aber ich fand weniger taktischer. Da war schon sehr, sehr viel Shooter-Action drin. Ja. Also zumindest fand ich... Ja gut, schon alleine die Handlung ist ein bisschen actionreicher. Ne? Ja, ich war auch in Mexiko, ne? Und alles so, ne? Ja, du kommst... Das ist irgendwie ein Tag, nachdem du, glaube ich, aus dem Einsatz von Teil 1 kamst. Und musstest dann sofort wieder nach Mexiko, weil da irgendein Krieg ausgebrochen war. Und dann haben irgendwie die Rebellen da in Mexiko oder so Atomsprengköpfe geklaut. Und somit wurde das voll die Bedrohung für die USA. Also musstest du da. Typische Tom Clancy. Tom Clancy-Plot. Ah, da weiß ich noch. Das war mit Grenzübergang zu USA und hin und her. Mhm. Ne? Das war. Stimmt. Aber das war auch. Da kann ich mich erinnern, die haben sehr viel Spaß gemacht, weil man wirklich die Mission, war natürlich doof, dass man nicht so ein Zufallsprinzip hatte, aber man konnte die Mission irgendwann auswendig lernen. Das hat so ein bisschen an die alten Plattformer vom Super Nintendo erinnert, hier so Mega Man und ähnliches, wo man das Level, je öfter man es gespielt hat, auswendig kannte. Ja, weil, ja das stimmt. Und das war hier auch irgendwie, und dafür waren die auch knacke schwer. Also für mich zumindest. Wahrscheinlich wird mich hier so ein Call of Duty Spieler oder sowas auslachen, der da so ein 25. Mal im Prestige-Modus war oder so, aber stimmt. Genau. Das haben wir auch viel gespielt. Mhm. War zwar sehr auch schon actionlastiger, Und das war mit Drohneneinsatz und alles. Also, das war schon nicht schlecht auf jeden Fall. Genau, man hatte viele Möglichkeiten. Genau. Und ich glaube, das haben wir nämlich auch uns extra installiert, es gab einen Mod, wo du in der Third-Person-Ansicht spielen konntest. Ja, stimmt. Und stimmt. Den haben wir uns geholt. War zwar kackenschwer zu spielen, aber war geil. Ja, stimmt. Also für die Hörer, Ghost Recon 1, also Ghost Recon Advanced Warfighter und Advanced Warfighter 2 kriegt man mittlerweile hinterhergeschmissen und die sollten mittlerweile auch auf jedem Computer laufen und die kann man sich auch immer noch zu Gemüte führen. Also ich finde, die sehen auch noch nicht so schlecht aus. Nö, die sind eigentlich noch von der Grafik noch richtig gut dabei. Obwohl, ich guck mal lieber. Nicht, dass ich jetzt hier Mumpitz erzähle und dass das dann auch Augenkrebs verursacht. Nee, halt dich fest. Das sieht ja richtig gut aus noch. Na, hallo. Das könnten wir eigentlich nochmal spielen. Ich werde meins nochmal raussuchen. Ja, gut. Ja, Ghost Recon. Ich sag mal, Ghost Recon Future Soldier würde ich außen vor lassen, weil das hatte mit Taktik in meinen Augen gar nichts mehr zu tun. Das war viel geskriptet irgendwie und ich weiß auch nicht. Genau, mit Deckungssystem und das erinnerte mehr dann an einen modernen Shooter mit in so einem Setting, wo es halt auch um Weltbedrohung ging und ähnlichen. Ne? Es war nett anzusehen, aber es war jetzt mit Stick nicht mehr so viel, wie es vorher mal war, das stimmt. Ich fand es auch ganz nett zu spielen im Singleplayer, allerdings war da ja das Problem, dass die Server nie zum Laufen bekommen hatten für den Multiplayer. Ja. Das war wirklich schade. Obwohl das an einer bestimmten Stelle lag, also wir wollten ja alles zusammenspielen und ich glaube, am Ende lag es letztendlich zumindest bei mir an mein Hamachi, ne? Also dem virtuellen Netzwerk, was die ganze Zeit aktiv war und das hat alles kaputt gemacht. Also falls das mal der Fall sein soll, sollte man gucken, ob man irgendwie so ein virtuelles Netzwerk am Laufen hat. Das sollte man unbedingt deaktivieren, weil sonst kann man sich nicht connecten. Weil ich meine, als ich das herausgefunden hatte, konnten wir nicht spielen. Also ich habe mit Matze auf jeden Fall gespielt und ich glaube mit dir sogar auch. Ja, naja, wir haben es auch. Das ging dann schon. Ja, aber spät auch erst. Spät. Ja, stimmt. Gut. Ghost Recon. So, welchen Titel nehmen wir als nächstes? Also wir haben nicht so viele. Wir können auch einige recht schnell abhandeln. Also ich hätte sonst noch, ich weiß gar nicht, ob ihr es kennt, Konflikt Desert Storm. Das jemand mal gespielt, das kam 2002. Sag ich nicht. Ja, auch eine Third-Person-Ansicht. Ja, kenne ich, habe ich aber auch nie richtig gespielt. Okay, sonst Desert Storm, da muss man sagen, es gab kein Multiplayer. Die Grafik war eigentlich gar nicht so schlecht. Es war eine Third-Person-Ansicht. Und letztendlich hatte man im Einzelspieler-Modus 4 Leute ungefähr, die man befehligen konnte. Man konnte da durchswitchen, soweit ich weiß, solange ich mich noch daran erinnern kann. Und man hatte halt, das war halt in einem militärischen Umfeld, im Irakkrieg. Und man hatte dort halt so seine Aufgaben, wie jetzt sprengen sie den Panzer in die Luft. Und es hatte so eine kleine Story, die man verfolgen konnte. Es war halt schade, dass es leider nicht mit anderen Leuten zu spielen ging, aber sonst, rein taktisch, hatte man einige Möglichkeiten und ist auch sehr zu empfehlen. Habe ich nie gespielt. Muss ich. Ich kenn, sonst ein Spiel, was du bestimmt gespielt hast oder was wir alle gespielt haben, war America's Army. Einmal das oder Operation Flashpoint. Ja, das kam noch ein bisschen früher. Ja, hast recht. Operation Flashpoint, sehr gut. Habe ich auch auf meiner Liste stehen. Ich meine, wenn man jetzt sich die Grafik anschaut, dann denkt man, oh mein Gott, ey, wie konnte man nur solche dreieckigen Gesichter? Aber damals war das der Hammer, ey. Das war Fotorealismus, ey. Ja, der Hammer war natürlich damals, dass man eine riesengroße Map hatte, worauf man sich einfach bewegen konnte. Und du konntest dir einfach zum Beispiel die Karte anschauen oder die Schilder auf der Straße anschauen und den, den Wegpunkten folgen einfach. Und du bist da angekommen, was auf dem Schild stand beispielsweise. Es war halt auch super realistisch. Du hast Armtreffer haben können und du, es war halt wirklich, du warst schnell tot. Also es war wirklich, du bist, ich kann mich erinnern, ich glaube die erste Mission, man fährt irgendwie ewig lange mit so einem LKW und hält an, alle hüpfen runter und man läuft dann im Dunkeln übers Feld und dann ja, du hast erstmal gar nichts gesehen. Richtig, und wenn es dann irgendwo kam so ein Mündungsfeuer her und wenn du Pech hattest, dann hat es dich erwischt, dann warst du weg. Ja? Ja. Ja, Operation Flashpoint ist ja aus, ich weiß gar nicht, Codemasters war es früher. Sitzt ja mittlerweile in Hamburg. Aber ich glaube, die Nachfolgeteile, also, oder wie soll ich sagen? Die geistigen Nachfolger waren ja dann die Armed Assault-Reihe, richtig? Ja, richtig, genau. Ich meine sogar, dass das auch von den, war es nicht sogar von den Entwicklern, dass da einige mit ins neue Studio, ist ja auch egal. Ja, ist beides Bohemia Interactive. Bohemia, genau, genau. Ja. Ich meine, das sind sogar welche aus Tschechien oder sowas irgendwie. Ich meine auch Europäer. Ja. Operation Flashpoint, schon damals war es, glaube ich, die haben auch damit geworben, dass die Karte im Spiel in echt wohl mehrere Kilometer groß sei. Also, dass man diese, das hat, glaube ich, auch auf so einer fiktiven russischen Insel oder sowas gespielt. War ja so zum Zeiten des Kalten Krieges oder so, war ja, glaube ich, die Story angesiedelt und man konnte dann von, ich glaube, haben die Entwickler auch gesagt, man braucht irgendwie eine halbe Stunde, um von A, also von unten nach oben einmal über die Insel zu laufen oder sowas, ne? Und es hatte auch einen Editor. Schon damals. Ist dann Armed Assault und Armed Assault 2 und jetzt auch der dritte Teil, Armed Assault 3, halt hatten, wo man seine eigenen Missionen und sogar wirklich richtige Skriptsequenzen bauen konnte. Also Skriptsequenzen, naja, ich sag mal, mit Triggerpunkten arbeiten, dass dann KI in irgendeiner Weise agiert hat. Ja, ja. Operation Flashpoint habe ich damals gespielt. Nicht lange, weil da kam ich nicht sehr weit, aber ich habe es gespielt. Ihr beide seid, glaube ich, eher bei Arma eingestiegen, oder? Ich habe Flashpoint noch gespielt gehabt, ja. Ich habe es auch ein bisschen gespielt oder mal zugeguckt, aber richtig, dass ich was drüber sagen kann, eher nicht. Adrian, du warst dann mit Arma, da kann ich mich noch erinnern, dass du mir das gezeigt hast und ich nicht so begeistert war, weil es mir zu realistisch war. Arma, ja, Arma war eigentlich ein ganz cooles Game. Das war wie damals, wenn man Operation Flashpoint gespielt hat, war es das gleiche, nur in besserer Grafik und andere Einheiten. Es war schon ganz cool, eine riesige Map. Das Einzige, was mich nur immer gestört hat, dass zum Beispiel so ein paar Effekte nicht so schön geworden sind. Das ist heute auch noch so. Also wenn man zum Beispiel mit einer Panzerfaust ein Fahrzeug in die Luft sprengt, dann ist es bei Arma so, dass es die Farbe ändert und brennt, gefühlt. Und vielleicht die Reifen, glaube ich, noch ein bisschen zerstochen aussehen. Ja. Aber letztendlich sieht es gleich aus, nur schwarz und Qualm und Feuer. Und man würde ja eigentlich erwarten, dass so ein paar Teile durch die Gegend fliegen und dass das Fahrzeug komplett demoliert aussieht, Teile fehlen. Aber das ist da nicht. Und das ist so ein Punkt, der mich bisher bei den ganzen Arma-Reihen immer so ein bisschen gestört hat. Aber sonst von der Sache her ist es sehr realistisch und total schwer. Selbst im Multiplayer, wenn man zu zweit sich da zusammentut, ist es eigentlich bei manchen Situationen oder bei manchen Maps fast unmöglich, das zu schaffen. Irgendwie, weil man nie den Feind sieht oder ich weiß auch nicht. Entweder haben wir es einfach falsch gespielt, aber ja, sonst, wenn man es doch mal hingekriegt hat, eine Map gefunden zu haben, hat das auch ganz viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, die man das so stimmt. Bewältigen konnte. Viel interessanter war ja bei Arma, beziehungsweise bei Arma 2, wo wir dann versucht haben, selber Missionen zu gestalten. Ne? Unsere ersten Versuche, Black Hawk Down nachzustellen. Wo mir übrigens einfällt, Es gab auch noch Delta Force Black Hawk Down, da sollten wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Kurz, aber das war auch, würde ich auch unter das Genre Taktik-Shooter. Oder ist das eher ein Action-Shooter? Was sagt ihr? Delta Force Black Hawk Down? Habt ihr gespielt, oder? Es ist, ich glaube, ein Action-Shooter, weil es ziemlich. Ah, Ja, ja, doch, es. doch, hast recht. Da hat man auch auf Ja. Fässer gesch. Ach ja. Aber war Ja, gut. doch, das War aber trotzdem ist. ein sehr interessantes Spiel, wenn man den Film mochte. Ja, auf jeden Fall. Wenn man den Film auch noch gesehen hat, dann hat man sich gedacht, geil. Ja. Einfach nur fett. Okay. Delta Force, Black Hawk Down, kein Taktik-Shooter in unseren Augen. Ja, Arma 2, Map Editor, ziemlich schwierig, aber aufgrund der Community eine unglaubliche Menge an möglichen Skripten wie Abseilen aus dem Helikopter und Aktivieren von Bombenangriffen, Atombomben. Ich weiß nicht, was gab es denn da noch alles, Adrian? Wir hatten das doch mal geguckt, da gab es alles Mögliche. Mods ohne Ende und letztendlich kam ja dann auch dieser berüchtigte DayZ-Mod mit den Zombies. Ne? Ja, der Mod, Der, der war natürlich echt super. Hat der, Spaß gemacht. ja, den haben wir ja damals auch in der Alpha noch gespielt, ne? Ah, auch Erinnerungen, die werde ich nie vergessen, ey. Aber die erzählen wir nicht jetzt, die behalten wir uns lieber für den nächsten Podcast, unseren Magic Moments Podcast auf. Aber wie gesagt, Arma, ein Spielplatz für, also ich würde es jetzt so sagen, ne, wer eigene Sachen machen möchte und sich ein bisschen Zeit in diese Programmiersprache des Spiels investiert, der kann da richtig geile Missionen basteln. Und auch Auf jeden richtig mit Fall. richtig Spaß. Also ich kann dazu sagen, wir selber hatten auch eine Mission mit Hubschraubern. Wir haben, glaube ich, einen halben Tag dran getüftelt, wie lassen wir den Hubschrauber am besten abstürzen. Und das sah richtig geil aus. Also Das stimmt. da gab es schon etliches, was man da machen konnte. Ja, habt ihr Aber sonst noch? dementsprechend auch schwierig. Was? Sagst du? Dementsprechend auch schwierig, weil man sich erstmal Ja, genau. einarbeiten musste mit einem extra Wiki sogar, wo alles beschrieben war, wie man was programmiert, damit der Soldat auch da langläuft und Ja. nicht woanders. Und aber wie gesagt, Das Schöne ist wenn man es allerdings, hinkriegt, kriegt man gute Sachen hin. das Schöne ist allerdings, lernt man das einmal, das hat sich seit Operation Flashpoint hat sich diese Programmiersprache nicht verändert. Und der Editor ist immer derselbe geblieben. Also konnte man es damals, kann man es auch heute noch, selbst beim dritten Teil. Den wir zwar auch haben, aber ich muss sagen, bis jetzt hat er mich noch nicht so gepackt. Nee, also da sind auch so die Missionen sind ziemlich wenig. Oder halt total Wir schwer. müssen jetzt mal gucken. Mittlerweile ist das Spiel ja nicht mehr in dem Early Access Status und auch offiziell draußen. Und die Community, vielleicht haben die ja schon einiges gebastelt. Gut, haben wir Operation Flashpoint und Arma eigentlich auch Markt. abgehakt, ja. Wir hatten America's Army kurz angesprochen. Könnt ihr dazu was sagen? Nein. Also Nein. America's Army, als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es einerseits ganz cool, dass man vorher, bevor man ins Spiel einsteigen durfte, dass man erstmal solche Trainings machen musste. Ne? Also es wurde ja auch immer gesagt, das ist eine Simulation, die man beim Militär in den USA auch benutzt Dementsprechend und war sie auch kostenlos, um halt Mitglieder fürs Militär zu werben. Also das kann man auch so genau. offen sagen. Es war auch von der Army als Propagandamittel eingesetzt. Also. Genau, und das fand ich halt so interessant. Also man musste zum Beispiel jetzt wirklich einen Erste-Hilfe-Kurs dann machen. Da wurden ein paar Sachen erklärt, dann musste man das irgendwie nachmachen, man musste einen Parcours machen, man musste versuchen, sich irgendwo lang zu schleichen, ohne entdeckt zu werden. Man musste Fallschirm springen und man musste so Stück für Stück seine Scheine machen und hatte man eine bestimmte Anzahl an seinen Scheinen erreicht, durfte man, soweit ich noch weiß, in den Multiplayer einsteigen. Und dann konnte man gegen andere kämpfen. Also so habe ich es damals zumindest gespielt und bin dann erst in den Multiplayer reingekommen. Ja. Weiß gar nicht, wie war das bei dir? War das auch so oder bist du gleich ins Nein, nein, nein. Also Multiplayer-Geschehen ich reingekommen? sag mal, ich habe Teil 1, ich habe alle Teile mal gespielt. Ich weiß noch, dass ich damals Teil 1 war auch noch zu Zeiten, wo das Internet noch nicht so war, wo man halt lange auf den Download warten musste und letztendlich auch dann die Internetverbindung halt nicht entsprechend immer gut war. Und ja, also ich fand das auch sehr gut mit diesem, weil man hat sich sozusagen, einmal hat man da auch wirklich was gelernt, fand ich. Ja? Weil man hat über sogar den Erste-Hilfe-Kurs, da hat man natürlich vereinfacht, aber man hat so ein bisschen gelernt, wie würde man bei einer Schusswunde agieren und ähnliches, ne? Letztendlich dann ins Spiel einzusteigen. Was ich gut fand, war, dass man sich so diese ganzen, ich will jetzt ja auch keine Hörer vergraulen, aber diese ganzen Kiddies, diese ganzen, die einfach nur Shooter spielen, weil sie es halt gut können, auf den Servern rumflamen und andere Leute beleidigen, die halt nicht nach ihren Wünschen spielen oder halt vielleicht dann mal einen Kill machen. Und die hat man sich vom Leib gehalten, weil die hatten nicht den Nerv, das zu machen, um dann Multiplayer spielen zu können. Das war halt ganz gut, ne? Da waren dann halt wirklich nur interessierte Leute. Und ich weiß, dass ich im ersten America's Army Teil gab es so eine geile Map mit der Brücke. Das war so eine verschneite Brücke und da gab es ja diesen Clou bei dem Oh ja, Spiel, dass das war cool. der Gegner, also man selber hat sich immer als amerikanischen Soldaten gesehen und dein Gegenüber war für dich immer als Terrorist sichtbar. Dein Gegner allerdings hat sich auch als amerikanischen Soldaten gesehen und dich auch als Terroristen. Das hieß also, wenn du dich als amerikanischen Soldaten wahrgenommen hast mit weißer Tarnbekleidung, warst du im Schnee nicht unsichtbar, weil als Terrorist warst du wieder dieser stereotyphafte Sturmhauben tragende Terrorist mit Woodland-Tarn oder halt mit grauen Sachen. Das hieß also, hast du dich in Schnee gelegt und dachtest, geil, die sehen mich jetzt nicht? Pustekuchen, der hat dich gesehen. Ja, und das hat, fand ich, anfangs für viel Frust gesorgt, aber wenn man sich dann daran gewöhnt hat, war es halt ein Bedarf, war da halt der Bedarf einer taktischen Überlegung. Und ich kann mich erinnern, dass bei dieser Map die ganze Brücke meist in Rauch gehüllt wurde, um dann entsprechend die Distanzen zu verkürzen. Ne? Also das war eine sehr interessantes Spielerlebnis. Die neueren Teile habe ich immer mal reingeguckt, die fand ich aber nie so gut, weil die wollten dann alle mit ähnlichen Elementen wie andere Multiplayer-Shooter aufwarten, was aber wiederum nicht zu diesem Gebilde passte. Wir wollen eine realistische Simulation darstellen. Da war so ein Das hat halt nicht so ganz gepasst, fand ich. Ja. Hast du das viel gespielt, Adrian? Ich glaube, wir haben den zweiten Teil haben wir mal zusammen gespielt, ne? Ja, ich habe ihn nicht so viel, also anfangs ein bisschen, aber letztendlich nicht viel. Nee. Also da habe ich andere Spiele deutlich mehr gespielt als das. Ja, für die Hörer, ich glaube, es ist immer noch kostenlos. Also wer mal möchte, kann reinschnuppern. Ich meine, die alten Teile gibt es, glaube ich, nicht mehr. Man muss sich dann wirklich an den neuesten ranwagen, aber da kann man ruhig mal reingucken. Also die Grafik ist auf jeden Fall hübsch. Also probiert's mal aus. Gut, America's Army abgehakt. Ja, Rainbow Six hattet ihr schon erwähnt. Da kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich habe, glaube ich, nur den allerersten Teil und dann die neuesten Teile gespielt. Da dürft ihr jetzt ein bisschen reden. Ja, also Rainbow Six, ne, die wir schon angefangen haben, war bei den ersten Teilen so, dass man sich sogar aussuchen konnte, wo man lang geht. Also man hatte eine Lage geschildert mit Geiseln beispielsweise und man hatte dann die Möglichkeit, sich seine Teammitglieder auszusuchen und einen Plan sich zu überlegen, wo die Leute lang gehen. Das wurde eigentlich bei den nächsten Teilen auch noch teilweise mit so durchgezogen, also zum Beispiel Rainbow Six Raven Shield, das war ein Teil, den man meiner Meinung nach heutzutage auch noch spielen kann. Das vertragen die Augen noch, sage ich mal. Und da war es auch so, dass man sich überlegen konnte, gut, wo ist der Einstiegspunkt? Und letztendlich war es da so, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, da war es nicht so, dass man seine Leute dort langlassen laufen konnte in einer Planungsphase. Also man konnte sich nicht vorher überlegen, okay, dieser Trupp geht jetzt da lang, sondern man hatte eher so Spielelemente wie bei SWAT, dass man sagen konnte, okay, das erste Team, ihr geht durch diese Tür und dann sind die durch diese Tür gegangen und man ist halt mit dem Team mitgelaufen. Und was aber sehr gut gepasst hat in dem Spiel, das war der Koop-Modus. Hat man mit drei Leuten gespielt, hatte jeder aus dem Team auch sein eigenes Team. Also letztendlich in einem Team waren dann drei weitere Teammitglieder, also zu einer Person. Und wenn man zu dritt gespielt hatte, dann hatte man auch dementsprechend insgesamt mit sich selber eingeschlossen 12 Leute, um diese Mission zu meistern. Und das war halt das Interessante dabei. Und immer wenn man gestorben ist, dann hat man den nächsten Spieler eingenommen und ist mit dem durch die Gegend gegangen, bis man keinen Spieler mehr aus seinem Team hatte. Und ja, das hat halt eine schöne Dynamik im Spiel reingebracht. Man hatte viele Möglichkeiten und es war aber auch sehr schwierig. Das Gute an diesem Teil war natürlich auch bei Raven Shield, dass die KI nicht einfach so hinter einem respawned ist und von hinten fertig gemacht hat, sondern die sind auf einer Map immer irgendwo rumgelaufen, so dass, wenn man gesehen hat, ah, der ist um die Ecke gegangen, dann muss der irgendwo da hinten weitergegangen sein, dass man ihn auch wirklich dann dort gefunden hat. Ganz im Gegensatz zu den nächsten Teilen, die so kamen, wie Rainbow Six, na, was war das? Was haben wir mal gespielt, Christoph? Rainbow Vegas, Six Vegas. Vegas. Genau, das ist zum Beispiel ein Teil, da war die Grafik und das Deckungssystem sehr gut gelungen, aber so wie ich meine, war es so mit den KI-Einheiten, dass die einfach irgendwo auf der Map immer respawned sind. Also man ist schon in einem Raum gewesen, man wusste ganz genau, dass da keiner mehr drin ist, aber doch irgendwann hat man gehört, dass sich da was bewegt hat oder irgendwer was gesagt hat, was Aber eigentlich hätte gar nicht sein können. fandest du die neueren Rainbow Six Teile wirklich noch als Taktik-Shooter, weil Es war eher so also Action. ich wollte auch sagen, weil im Gegensatz zu den Ghost Recon-Teilen, die neueren, war es ja so, dass man immer noch diesen hohen Schwierigkeitsgrad hatte und auf eine gewisse Weise musste man taktisch vorgehen. Man konnte Sperrfeuer geben, Gegner auf sich ziehen, beziehungsweise durch andere Gassen gehen, und bei den Rainbow Six Vegas und Vegas 2 war es doch schon sehr nach dem sehr schlauchig, die Levels, und ja, es war halt ein Shooter, ne? Ein Shooter mit einem für die damaligen Verhältnisse wunderbaren Deckungssystem, was auch natürlich die Action unglaublich gut inszeniert hat, aber im Endeffekt war es eigentlich ein Shooter, also ein krasser Action-Shooter. Obwohl es halt cool war bei Rainbow Six Vegas, dass man sich nur abseilen konnte und dann durchs Fenster durchbrechen konnte. Das Das gab es stimmt. vorher wieder nicht. Das Und das stimmt. hat wieder ein ganz neues System reingebracht, eine neue Spieledynamik, die auch interessant war. Das stimmt, das stimmt. Ja, Rainbow Six. Wie viele Teile gab es da jetzt letztendlich? Ich glaube, jetzt würde dann der sechste Teil rauskommen mit Rainbow Six Siege. Ich glaube. Oder der siebte. Ich meine, der sechste wäre es. Es gab Rainbow Six Raven Shield, dann gab es Rainbow Six Lockdown. Das war so eine. Also Das würde ich zum Beispiel gar nicht mehr als Shooter empfinden. Und danach kam schon Rainbow Six Vegas, Rainbow Six Vegas 2 und letztendlich jetzt Rainbow Six Siege, was nächsten Jahr rauskommt. ich mesche mich mal kurz ein. Ich kann nicht viel zu sagen, aber ich gucke gerade so ein bisschen im Internet rum. Und Tom Clancy's Rainbow Six Siege, was 2015 rauskommt, wäre die 12. Rainbow Six Version für den PC. Okay, aber Ja, aber es gab ganz viele Versionen, die es auch nur für Konsole gab. ich glaube auch, es gab Sind das das. das sind, nein, das sind alle. Das ist die 12. PC-Version. Die sind alle drin und es sind dann nur 1, 2, 3, 4, 5, die bisher nicht für PC erschienen sind. Okay, aber Es ist sind da trotzdem die Runde aber 12. auch für PC. Add-ons oder eigene Spiele? Weil es gab natürlich auch von Rainbow Six dem ersten Teil ein paar Add-ons, dann gab es von Eigene Rage Spiele, Add-ons. eigene Spiele. Ja, Okay. das ist aber nicht richtig. Also da muss ich Adrian recht geben. Das hab ich zwar auch noch nicht gespielt, aber ich habe es ja mal gekauft, weil du mir das empfohlen hattest, Rainbow Six Raven Shield. Und da waren entsprechend die ganzen Add-ons dabei, also die Erweiterungen. Und das waren dann zum Beispiel Athena Sword, Black Arrow, Iron Ups, Wrath ups, oder wie das heißt. sorry. Ja, Und es ist der siebte. Es ist der siebte Teil. genau. Hier stehen noch Erweiterungen drin, ja. Wobei auch ein paar Erweiterungen Standalone-Spiele sind. Ja, Es ist aber der siebte eigenständige dann. das ist richtig. Ich glaube auch, dieses eins konntest du auch alleine spielen, aber im Endeffekt sind Erweiterungen. Ne? Ja, Also, dann ist es der siebte Teil für genau, PC, der genau. erscheint. Okay. Ja. Ja, sorry, war mein genau. Fehler. Also ich muss sagen, ich habe den allerersten Rainbow Six Teil gespielt, aber nur auf dem N64 und der hat sich so unterschieden von der PC-Version, glaube ich zumindest. Der war lustig, aber damals war die taktische Tiefe noch nicht so weit, dass man sagen kann, das ist ein krasser Taktik-Shooter gewesen. Also habe ich zumindest empfunden, weil in meinen jungen Jahren fand ich den dann zu einfach. Ne? Und ansonsten habe ich erst dann bei Vegas wieder eingesetzt und ich glaube mal mit dir Lockdown gespielt. Allerdings, ja. Lockdown, das war so ein, was Halbes und nichts Ganzes. Also Genau. es war mehr so eine Story, die hat man verfolgt, aber mit Taktik würde ich jetzt sagen, hat das nichts mehr so viel zu tun, wie es damals war. Genau. Ja, und Vegas 2 waren halt krasse. Waren halt auch coole Action-Shooter, weil da gab es diese Terroristenjagd im Multiplayer. Das hat Spaß gemacht, ne? Aber also mit einer Planungsphase und wenn man nicht selber die Taktik in Form einer Absprache gemacht hat, dann, also über Headset, dann hat das Spiel so an sich keine Taktik gehabt, fand ich jetzt. Ne? Ja. Ja, Rainbow Six Siege. Haben wir ja schon im E3-Podcast ein bisschen drüber gequatscht. Müssen wir gucken, was daraus wird, ob das mit so einer Planungsphase wieder verbunden ist oder nicht. Ja, müssen wir mal schauen. Ne? Gut, Rainbow Six würde ich sagen, auch haben wir auch genug drüber gesprochen. Habt ihr jetzt noch Titel? Die ihr Ich gespielt nicht habt, mehr. also die ihr gespielt habt und die und ich habe gerade mal eine Liste gefunden, sind etliche Spiele, die ich jetzt nicht als Taktik-Shooter eingestuft hätte, habe Ja, ich aber gut, ich auch nie auch. gespielt. Die habe ich leider nie gespielt. Dann Also würde ich ich. habe Also auch es so, gibt. glaube ich, noch so einige, die man so nennen kann. Darunter zum Beispiel Full Spectrum Warrior Habe und der ich auch zweite noch. Teil. Ja. Dann ist halt die Frage, wie man Battlefield sieht, Ne, ob es nein. jetzt Das ein Action-Shooter haben ist. wir vorhin schon besprochen, da warst du noch nicht da. Okay. Sehen wir nicht als Taktik-Shooter. Ist Action. Action. Okay, gut, klar. Ghost Recon 2, das hatten wir schon genannt gehabt. Dann gab es noch das Spiel Söldner. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber es gab es auch. Aber fandst du das als Taktik-Shooter? Ne, es war so das erste Spiel, es war so wie Battlefield. Du konntest Ich Sachen wollte gerade sagen, zerstören und da es war war halt das Schöne, dass du dir deine Figuren so nach deinem eigenen, wie du wolltest, zusammenbasteln konntest, aber Taktik-Shooter. dann gäbe es auch noch Joint Operations. Also es gibt eine, also ich hätte noch eine Liste. Ist jetzt die Frage, ob wir vielleicht einen zweiten Teil machen wollen Also, oder ob wir sagen, ich weiß ja das nicht, passt so. Joint Operations hatte ich ja oft genug bei dir ausgeliehen, aber den würde ich eher so in die Sparte Delta Force einstufen, weil die waren dann doch zu sehr auf Action aus, fand Okay, ich. aber dann hätten wir jetzt noch Brothers in Arms, Genau, die Teile, das die habe ich hätten wir auch auch. Also noch. ich habe hier noch drei Spiele. Full Spectrum Warriors, Brothers in Arms und Takedown. Also um einen ganz aktuellen Ableger zu nennen. Und Delta Force? Ja, welchen Delta Force Teil? Ah, da gab es so, gab's viele Sachen. Also Also ich muss ganz Delta ehrlich sein. Force, Delta Force Extreme. Habe ich zwar selber nicht gespielt, Ja, deshalb, aber. also ich würde sagen, ich meine, die drei Teile haben wir alle gespielt. Wollen wir da noch kurz drüber reden und dann haben wir das Thema eigentlich auch abgefrühstückt. Bei den Rest, muss ich ganz ehrlich sein, den habe ich nie gespielt, den ich hier in den Listen finde. Da sollten wir eigentlich auch nicht drüber reden, oder? Wie seht ihr Nö, das? ja. Ja, Ja. Brothers in Arms, drei Teile gibt es. Drei Teile, die wir wirklich oft gespielt haben, wo ich sagen muss, den dritten nehmen wir mal raus, was, obwohl, ich meine, das Spiel selber war auch taktisch, nur der Multiplayer war halt sehr actionorientiert, ne? Aber da bin ich auch raus, habe ich auch nie gespielt. Hast du gar kein Brothers in Arms Teil gespielt? Nein. Oh. Also dann fehlt hier was, weil das war echt gut. Das war eins, also das war so das erste und bisher das einzige Spiel mit einem Zweiten Weltkrieg-Setting, wo du taktisch mit einem anderen Leuten auch vorgehen konntest. Also so eine Taktik habe ich vorher in einem anderen Spiel noch nie gesehen gehabt. Ja, also Nur die Brothers in Arms Teil. genau, Brothers in Arms, Story, ich meine, der erste Teil war Road to Hills 30, ne? Oder? Wie hieß das? Ja, Ne? richtig, genau. Wie heißt er denn? Matt Baker? Ja, genau. Das war so der Hauptcharakter. Genau, vom ersten und vom dritten Teil. Und Hartzog, ne? Genau, das war der, mit der Funke war das. Ja, oh, das war ein toll. Ja, willst du kurz erzählen? Ja, also bei Brothers in Arms, da ging es darum, um eine Airborne-Einheit. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt die 101. war sogar. Und man hat in Brothers in Arms so die Geschichte, also so, wer Band of Brothers gesehen hat, da kann man sich vorstellen, das ist das Spiel dazu. Und man hat letztendlich so den 6. Juni 1944 miterlebt. Wie man letztendlich von dem Flugzeug rausspringt mit dem Fallschirm und dann am Ende auf dem feindlichen Boden landet und einfach keine Waffe dabei hat, außer seine eigene Pistole. Und man musste sich dann halt durchkämpfen und die ganzen Missionen wie Einnahme von verschiedenen Dörfern, Städten, konnte man wirklich durchspielen und die Geschichte halt auch miterleben. Mit einem sehr realistischen Setting, muss man sagen. Auch die Effekte, so Granatenexplosionen oder sowas, waren sehr gut umgesetzt. Also man hatte wirklich das Gefühl teilweise, man wäre mit drin. Und es war dementsprechend auch brutal, wie zum Beispiel abgetrennte Gliedmaßen oder dass ein Kamerad am Baum hing, tot Aber das war beispielsweise. meistens in der Uncut-Version, also in die deutsche Version war erheblich geschnitten. Also. Ja, aber trotzdem, also wenn man die Uncut-Version hatte, dann war das schon ganz geil. Also dann war das schon sehr, Sehr, sehr sehr, sehr ernst. Also imposant auf jeden man Fall. hat, es hat halt eine sehr gute Stimmung erzeugt. Ne? Hast du jetzt schon zum Spielprinzip gesagt? Weil ich habe hier gerade was gelesen. Ich muss ehrlich sein, ich habe Genau, nicht also es ist zu. eigentlich ist ein Ego-Shooter, auch mit einem First-Person-Actor, wo man seine Füße sehen kann. Aber Ich glaube erst ab sogar. Teil 3. Erst ab Teil 3. Die ersten Im beiden hatten. ersten ging das noch nicht? Ah, Nee, die okay. ersten beiden hatten das noch nicht. Und das Spielprinzip letztendlich war darin, dass man ja seine Teammitglieder hatte und die konnte man mit einem ausgeklügelten Taktiksystem konnte man die an eine Stelle in Echtzeit befehligen und die sind dann dorthin gelaufen. Und dann konnte man sagen, Sperrfeuer auf diese Mauer und dann haben die die ganze Zeit Sperrfeuer gegeben und man hatte dann die Chance, den Feind, der gerade in Deckung war, dann zu flankieren. Und so ging halt das ganze Spielprinzip, dass man hauptsächlich seine Leute befehligen konnte, und das taktisch so einzusetzen, um die Feinde zu flankieren und dann letztendlich zu gewinnen. Genau. Also zum Spielprinzip, ja. Ich glaube sogar, du hattest als Spieler sogar eine Ungenauigkeit, eine absichtliche Ungenauigkeit in der Waffe eingebaut, sodass du nicht gut treffen konntest, weil du solltest halt diese Teams einsetzen: Angriffsteam, Feuerteam oder halt Panzer und die befehligen. um die dann halt entsprechend den Gegner angreifen zu lassen. Und du konntest halt mit diesen Symbolen über den Köpfen der Gegner konntest du sehen, sind die jetzt festgenagelt, also sprich in Deckung, weil die mit Sperrfeuer belegt werden oder nicht. Und entsprechend musste man dann so taktisch agieren, ne? Also, Ja. ja. Ja, eigentlich. Ja. Also, wie gesagt, von vielen kritisiert diese Spielweise. Im dritten Teil haben sie auch diese Ungenauigkeit rausgenommen, dass man halt also auch selber schießen konnte. Allerdings war trotzdem dieses Befehlssystem weiterhin drin. Ich kann die Kritiker nicht wirklich verstehen, weil diese Spiele sind hauptsächlich wegen der Geschichte interessant. Weil das wirklich. Also wer ein Fan von Film oder wer der Soldat James Ryan mochte oder die Serie Band of Brothers, für den ist das ein Muss, diese Spiele, weil das ist vermittelt genau das gleiche Gefühl wie die Serie und der Film, weil es halt einfach in diesem Setting angesiedelt ist und genau solche Momente schafft wie die Serie und der Film. Und darum sollte man das auf jeden Fall mal gespielt haben. Ne? Auf jeden Fall. Und weil es halt auch ein Taktik-Shooter im Zweiten Weltkrieg ist, was es auch nicht so oft gibt. Ne? Ja, Brothers in Arms. Full Spectrum Warriors hattest du auch genannt, Adrian. Ja. Haben wir ja auch beide Teile gespielt, ne? Könnte man eigentlich so ansehen wie Brothers in Arms, nur in der aktuellen Zeit. Und ohne Ego-Shooter-Perspektive. Richtig, genau. Und das war noch ein Tucken taktischer. Genau. Und man konnte, glaube ich, auch selber konnte man nicht schießen. Also es war ein Nein. bisschen gewöhnungsbedürftig. Man hat einen Befehl gegeben und dann haben die Leute das so gemacht und dann wurde es so ausgeführt letztendlich. Genau. Und genau, man hatte nicht selber wirklich die Waffe in der Hand und konnte rumschießen, wo man wollte. Man musste eigentlich wirklich nur Befehle geben. Immer das Und das Ziel. war ein ganz tolles und interessantes Spielprinzip. Man musste sich zwar erst eingewöhnen, aber es hat letztendlich total viel Spaß gemacht. Und ist Genau. auch nur zu empfehlen. Genau. Ja, wird auch, glaube ich, sogar beim Militär eingesetzt, um Taktik zu üben, ne, zu simulieren. Viererteam, Maussteuerung und dann entsprechend an Häuserecken Deckung finden und taktisch klug fortbewegen, ne? Das war die Ja. Devise. Kann man sich auch angucken, ist auf jeden Fall auch grafisch noch immer recht ansehnlich. Ne? Ja, so. Letzte Taktikspiel, was ich gespielt habe, war jetzt Takedown, was ich aktuell mit euch gespielt habe. Bitte redet darüber. 1 € im Steam Summer Sale zugeschlagen. Hat Adrian. Genau, und hat sich völlig gelohnt. Muss man sagen, es ist wie Rainbow Six, ja? Nur nicht mit so vielen Ne? Taktikmöglichkeiten, dass man jetzt sagen kann, hier, man hat sein eigenes Team und das schickt man vor. Nein, Ja, also wenn man in schwerer. Multi. Ja, es ist mindestens genauso schwer, wenn nicht sogar ein Tucken schwieriger. Man muss aber sagen, die Grafik ist sehr gut. Das basiert auf der Unreal 3 Engine. Und wenn man im Multiplayer spielt, dann ist man wirklich alleine. Man hat kein Team mehr hinter sich, sondern nur noch die Mitspieler, die auch in dem Server mit drin sind. Und ja gut, man muss sich dann wirklich überlegen, wo man lang geht. Man muss wirklich aufpassen, welchen Schritt man macht. Da nämlich die KI ziemlich schwierig ist. Man kann, also die haben auch alle keine Einstellung gefunden, wo man die vielleicht mal runterschrauben könnte von der Schwierigkeit. Es gibt eine fest definierte Schwierigkeit und ist unserer Meinung nach sehr schwierig. Wir haben bisher noch keine Mission geschafft, aber es bringt Potenzial für mehr. Ja, Auf jeden also Fall. für 1 €. Lohnt sich das auf jeden Fall. Genau. Vor allem, man hat auch so ein paar kleine Elemente, wie zum Beispiel, man kann sich eine Gasmaske aufsetzen und dann eine Granate schmeißen und damit den Gegner außer Gefecht setzen, weil er keine Gasmaske auf hat, beispielsweise. Man hat den Einsatz von Taschenlampen, das ist möglich. Man kann sogar Sprengladungen an Türen anbringen und dann in das Gebäude stürmen. Man hat Blendgranaten. Also man hat schon, es wird einem Spieler schon ein bisschen was an die Hand gegeben, sodass man auch zusammen einen ordentlichen Taktik-Shooter spielen kann. Genau. Ja, hast du eigentlich alles gesagt zu. Ja. Ja, Mats, hast du noch irgendwas da hinzuzufügen? Du hast den nee, ja auch. Hat Adrian alles gesagt. Ja, gut. Ja, kurzum noch zu sagen ist, es gibt natürlich auch noch eine Menge Taktikspiele, besonders jetzt im iOS-Bereich, habe ich gesehen. Da gibt es auch ein Armed Assault-Spiel und also kann man mal gucken. Ich glaube, wie heißt es denn? Breakthrough oder ähnliches. Und natürlich gibt es da im Handheld-Bereich und im Konsolenbereich eine Vielzahl von Spielen, die wahrscheinlich wesentlich taktischer sind. Haben wir jetzt aber auch nicht wirklich gespielt. Ich habe zwar immer mal gesucht, aber so wirklich was gefunden habe ich auch nicht. Von daher soll es das, glaube ich, gewesen sein über Taktik-Shooter, ne? Ja, damit haben wir schon viele Shooter gesprochen. Klar gibt es manche, denke ich mal, die wir vielleicht auch ausgelassen haben, mangels der Tatsache, dass wir sie nicht gespielt haben. Aber die meisten, so die Highlights, sollten wir alle genannt haben. Ja, gut. Ich denke mal, dann können wir das für heute auch beenden. Dann haben wir das Thema, denke ich, gut besprochen. Wollen wir mal gucken, was so die Zukunft bringt, ob Rainbow Six Siege vielleicht mal wieder ein Ableger in die Richtung wird. Vielleicht haben wir ja auch Glück, dass irgendwann mal wieder ein SWAT-Teil kommt. Wer weiß. Mal gucken, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass momentan auch gerade so die Richtung wieder in Taktik-Shooter oder in Genres bezüglich der Polizei geht, also solche Settings. Stimmt. Weil man sieht es ja bei Battlefield, dort gibt es ein Polizeisetting jetzt, dann kam auf einmal Ubisoft um die Ecke und hat gesagt, okay, hier gibt es ein neues Rainbow Six. Es kann sein, dass sich das jetzt noch ein bisschen so in die Richtung zieht, das wäre natürlich schön und vielleicht sagt sich auch jemand, wir machen einen neuen SWAT-Teil, dann wäre das bestimmt ganz interessant und mal gucken, was die Zukunft so bringt. Jo, genau. Wollen wir mal schauen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, strapazieren wir das Gehör unserer Zuhörer auch nicht zu dolle über und verabschieden uns für heute. Ja, und ich hoffe, wenn ihr das hört, sind wir auch schon Weltmeister, wie eingangs ja erwähnt. Und dann bis zum nächsten Mal. Da werden wir uns auch ein schönes Thema überlegen, ne? Alles klar. Gut. Macht's gut. Tschüss. Dann, ja, tschüss. Tschüss. Dim, dim, dim, dim, dim. Da, da, da, dim. Und, ja.